In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi. O Domine Satanas Rex Gloriae. Libera animas defuncto. Belial aus dem Norden, Leviathan aus dem Westen. Im Namen Luzifers, der Herrscher der Erde, der König der Welt, der Herr des Hades. Ich befehle die Mächte der Finsternis, um uns ihre höllische Macht zu schenken. Erbarme dich unserer Seelen, Höllenfürst, Geist der Erde, Gott der Freiheit, öffne weit die Portale der Hölle. Arbeitsscheue Menschheit wähnte sich im Paradies geboren. Ein Dahindämmern in einer Welt des Überflusses. Doch unser Herr wies uns den Weg zu den verbotenen Früchten. Tatendrang und Opfergang prägt nun das irdische Leben. Dafür danken wir dir, Herr der Finsternis. Heil Satan! Ich sah einen großen weißen Thron, und der darauf saß, vor dessen Antlitz floh die Erde und der Himmel, und es fand sich keine Stätte für sie. Und ich sah den Thron. Die Großen und die Kleinen stehen vor dem Throne, und es gab das Meer seine Toten, und der Tod und die Hölle gaben ihre Toten. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Der Tod und der Höllengott wurden in einen großen Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod. Kinder des Hades, das hohe Gericht und die Gunst unseres Herrn verliehen mir die Macht, euch von euren Verfehlungen einzuwaschen. Bist du bereit, unserem Herrn mit deinem ganzen Körper, Geist und Seele zu dienen? Jawohl. Dann tritt in den Bannkreis. Als Beweis für deine Opferbereitschaft nimm dieses Kruzifix und spucke es an. Erhebe die rechte Hand zum Eid und lege die linke Hand auf dieses Schwert. Sprich mir nach. Ich leugne Jesus Christus, den Erlöser, und schwöre der christlichen Lehre ab. Ich leugne Jesus Christus, den Erlöser, und schwöre der christlichen Lehre ab. Ich will von nun ab ein Sklave des Teufels sein und das Symbol der Kreatur anbeten. Ich will von nun ab ein Sklave des Teufels sein und das Symbol der Kreatur anbeten. Ich schwöre, Prinz Luzifer. Ich schwöre, Prinz Luzifer. Unerschütterliche Treue. Unerschütterliche Treue. Ich schwöre ihm. Ich schwöre ihm. Unbedingten Gehorsam. Unbedingten Gehorsam. Falls ich Verrat übe und den unheiligen Eid breche. Falls ich Verrat übe und den unheiligen Eid breche. Soll meine Zunge herausgeschnitten. Soll meine Zunge herausgeschnitten. Meine Kehle mit schleimigem Sekret gefüllt. Meine Kehle mit schleimigem Sekret gefüllt. Mein Herz herausgeschält. Mein Herz herausgeschält. Meine Fingernägel herausgerissen. Meine Fingernägel herausgerissen. Mein Körper mit Syphilis, Lepra und Pest infiziert. Mein Körper mit Syphilis, Lepra und Pest infiziert. Sprich mir noch einmal nach. Ich leugne Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Liebkose den Capricorn. Sklaven, legt eurer neu gewonnenen Schwester die Fresse auf. Entzündet das Rauchwerk und überreicht dem Hohepriester den Schädel mit dem schwarzen Blut Luzifers. Luzifer, errette uns! Luzifer, errette uns! Astaroth, errette uns! Scheitern, errette uns! Scheitern, errette uns! Zabulon, errette uns! Zabulon, errette uns! Moloch, errette uns! Moloch, errette uns! Sie werden gequält werden, Tag und Nacht, in alle Ewigkeit. Die 1000 Jahre sind vorüber. Das ist unsere Stunde. Tag der Rache, Tag der Sünde, wird das Weltall sich entzünden, wie Selbst und Loki künden. Streng zu prüfen alle Klagen. streng zu prüfen alle Klagen. Der Richter kommt mit Fragen, streng zu prüfen alle Klagen. Der Richter kommt mit Fragen. Tag der Rache, Tag der Sünden, wird das Weltall sich entzünden, wie Set und Loki künden. Tag der Rache, Tag der Sünden, wird das Weltall sich entzünden, wie Set und Loki künden. Welch ein Graus wird sein und sagen, wenn der Richter kommt mit Fragen, streng zu prüfen alle Klagen. Welch ein Graus wird sein und sagen, Tag der Rache, Tag der Sünden, wenn der Richter kommt mit Fragen, Tag der Rache, Tag der Sünden, streng zu prüfen alle Klagen, streng zu prüfen alle Klagen. Der Richter kommt mit Fragen, streng zu prüfen alle Klagen. Der Richter kommt mit Fragen. Der Meister hat uns in seinen Schoß zurückgerufen, wie der Schäfer seine Schäfchen am Ende des Tages zurück in den Stall geleitet. Was kann natürlicher sein oder beruhigender? Ist es nicht eine schöne Aussicht, in die Welt der Auserwählten zurückzukehren? Aussicht auf ein ewiges Leben, das wirklich wäre. Befreit von unserer irdischen Hülle, von Angesicht zu Angesicht mit dem ewigen Prinzen, der für uns vom Himmel fiel, um uns das Licht zu bringen. Der seinen Blick nun auf uns armselige, sterbende Kreaturen herabsenkt. Auf die Schwachen, auf die Enterbten, auf die Sterbenden. Ja, auf die Sterbenden, auf das Röcheln derer, die im Sterben liegen. Auf die eisige Gruft. Sie werden wieder zu Staub. Würmer werden ihr Fleisch zersetzen. Sie werden sich auf ihre Lippen tummeln. Sie werden in ihre Ohren kriechen. Sie werden in ihre Nasenlöcher eindringen. Ihr Körper wird sich auflösen bis in ihr tiefstes Inneres. Sie werden einen ekelerregenden Geruch verbreiten. Ja, wir haben sie zu neuem Leben erweckt und erschaffen nach seinem Ebenbild. Der Meister. Ja, der Meister. Aber das sei nicht denen gegönnt, die gegen uns sind, die sich außerhalb unserer Sphäre befinden. Sie wagen sich, uns die Stirn zu bieten, uns zu verhöhnen? Welche Dreistigkeit! Stinkend werden sie als Aas am Wegesrand krepieren. Schweine! Doch wir, meine lieben Brüder und Schwestern, wir werden ewig leben. Ewiglich! Brüder und Schwestern, genau vor einem Jahr haben wir uns zum Sol Invictus hier treulich versammelt. Ich, euer Beschützer, und ihr, mein geliebtes Volk. Voll begründeter Hoffnung im Herzen sagte ich euch damals, dass wir vertrauend mit Luzifers Hilfe und Beistand üppigen Festen entgegensehen dürften. Erinnert euch, meine Geschwister, genau an diesem Abend waren wir auch in so düsterer Stimmung versammelt. Das Jahr ist vorüber und ich konnte euch leider nicht mehr zu einem festlichen Diner zusammenrufen, weil immer weniger Unschuldige in diese Gegend kommen. Doch heute Abend habe ich eine wundervolle Überraschung für euch. Oh, ihr vielgeliebten Brüder und Schwestern, Kinder der Nacht, kommt, tretet näher. Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich ein ungetauftes Menschenkind in unserer Gewalt befinde.